Kapitel 23. Schuhkaufsmannschaft GK Schuko kommt, wie man wusste, nicht ohne Grund, er taucht vielmehr nur in außergewöhnlichen Fällen auf, wenn die Kampfhandlungen der Fronten in dieser oder jener strategischen Richtung zu koordinieren sind. Generalleutnant N. A. Antipenko, in der Hauptrichtung. Moskau 1967, S-146, 1. Auch Schuko hatte seine Leute. Und auch sie zogen in den Krieg. Von ihnen zu berichten ist interessanter. Woroschilo hatte seine Truppe aus Speichelleckern, Lakaienseelen, Adjutanten, Offizieren zur besonderen Verwendung und Sekretären zusammengesetzt. Schuko ging anders vor. Schuko war nicht kleinlich. Er schätzte keine Bestrafungen in Form eines Verweises oder strengen Verweises. Schukaus Strafmaß war die Erschießung. Ohne Formalitäten. Als er am Kalchen-Giöl eintraf, ausgestattet mit unbegrenzten Vollmachten, schöpfte er diese vollständig aus, ja, er überzog sie sogar ein wenig. Schuko handelte entschlossen, rasch, mit Elan. Generalmajor P.G. Grigorenko hat einen von vielen Fällen beschrieben. Zusammen mit Schuko war aus Moskau eine Gruppe von Hörern der Militärakademien eingetroffen, die Offiziersreserve. Schuko setzte diejenigen Truppenführer ab, die nach seiner Meinung der von ihnen bekleideten Dienststellung nicht entsprachen, ließ sie erschießen und ersetzte sie durch Offiziere aus der mitgebrachten Reserve. Die geschilderte Situation: Der Kommandeur eines Schützenregiments ist abgesetzt, aus der Reserve ruft Schuko einen jungen Offizier heran, befiehlt ihm, zu diesem 276 Regiment aufzubrechen und die Führung zu übernehmen. Es ist Abend. Ringsum Steppe über hunderte von Kilometern. Sämtliche Funkstationen schweigen auf Schukaus Befehl. Kein Laut in der Steppe, kein Lichtpunkt, völlige Tarnung. Keinerlei Orientierungspunkte. Die Nacht bricht herein, und die ganze Nacht hindurch jagt der Offizier kreuz und quer über die Steppe auf der Suche nach dem Regiment. Begegnet er jemandem im Dunkel, erhält er keine Antwort auf seine Frage, niemand soll mehr als nötig wissen, und wenn jemand etwas weiß, ist er auf der Hut, ein Wort und du wirst erschossen. Auf diese Weise hatte der Offizier bis zum Morgen sein Regiment nicht gefunden. Am Morgen aber ernannte Schuko den nächsten Kandidaten für die Führung des Regiments. Den anderen, der das Regiment nicht gefunden hatte, ließ er erschießen. Als Generalmajor P.G. Grigorenko das geschrieben hatte, wollten ihm die westlichen Experten nicht glauben, sie können unsere Sitten nicht begreifen. Also kam man zu dem Schluss, General Grigorenko sei einfach auf die kommunistische Macht schlecht zu sprechen und habe daher übertrieben. Dann aber tauchten auch andere Aussagen auf. Im Unterschied zu den Erinnerungen von General Grigorenko gingen sie auf sowjetische, von den Machthabern mit Wohlwollen behandelte Menschen zurück. Hier ein Beispiel, das ich ausgewählt habe, weil es ebenfalls ein Generalmajor schriftlich festgehalten hat, der zum gleichen Zeitpunkt am Kalchen-Giöl kämpfte, und weil die Situation ebenfalls etwas mit der Dunkelheit zu tun hat. Mein Zeuge ist Arseni Woroschitschkin, zweifacher Held der Sowjetunion, Generalmajor der Flieger. Im Krieg gehörte er zu den ersten 10 der sowjetischen Fliegerrasse. Damals, im Sommer 1939, war er noch ein junger Pilot. Die Situation: Es ist Abend, und er befindet sich auf dem Rückflug von einer Gefechtsaufgabe. Die Dunkelheit nimmt zu. Der Treibstoff geht zu Ende. Unter sich sieht er eine Truppenkolonne. In der Dämmerung kann er nicht unterscheiden, ob es eigene Leute oder Japaner sind. Er hat auch nicht mehr genügend Treibstoff, um über der Kolonne zu kreisen. Doch er schafft es bis zum Flugplatz. Landet. Von der gesichteten Kolonne 277 hätte er keine Meldung zu machen brauchen, er ist dort oben in der Luft allein gewesen, hätte schweigen können, hatte nichts gesehen und basta. Aber er macht Meldung, Kolonne gesichtet, aber nicht geklärt, zu welcher Seite sie gehört, es könnten Japaner sein. Kurz darauf wird der junge Pilot zu Schuko befohlen. Dessen Frage: Was für eine Kolonne, unsere oder Japaner? Der Pilot antwortet, dass er das nicht habe erkennen können. Und dann geschieht Folgendes: Schuko sagte ruhig, stellt sich heraus, dass es unsere Leute waren, werden sie morgen erschossen. Sie können wegtreten. Ich erfasste nicht gleich den Sinn dieser Worte. Aber als mir die Drohung zu Bewusstsein kam, brachte mich die Beleidigung in Wallung. Ich nahm Haltung an und erklärte entschlossen, erschießen Sie mich auf der Stelle. Schuko ließ ein verwundertes Hm hören, drehte sich zu dem kleinen Schränkchen um, das hinter ihm stand, holte eine angebrochene Flasche mit Cognac und ein Glas heraus, füllte es zur Hälfte und reichte es mir: Hier, trinken Sie, und beruhigen Sie sich. LCH trinke nie allein. Er brummte noch einmal sein Hm, überlegte kurz, nahm ein zweites Glas und schenkte sich ein. Roter Stern, 5. August 1992, Seine Charakterfestigkeit hatte Voroschitschkin gerettet. Und er hatte Glück gehabt, er konnte seine Charakterfestigkeit vor Schuko beweisen. Den anderen Männern, die die Schlechter aus dem Osnas-Bataillon des NKWD in der Steppe verhafteten und im Morgengrauen erschossen, half die bewiesene Festigkeit nichts mehr. Schukaus Bemühungen um Ordnung, durch Erschießen, hatten auch noch eine andere Seite. Die von ihm im Kampf erprobten, denen er traute, stellte Schuko ohne Bedenken auf jeden Posten, ihnen vertraute er jede beliebige Aufgabe an. In der Mehrzahl der Fälle hat sich Schukaus Wahl zugegebenermaßen als richtig erwiesen. Die Männer von Schukaus Auslese handelten selbst in 278, besonnen, entschlossen und mit Festigkeit. Wir wissen, dass Stalin seinen Leibpiloten Golowan in den Krieg schickte und Woroschilo seinen General für Aufträge von besonderer Wichtigkeit, Khmelnytsky. Es lohnt sich, auch einen Blick auf Schukaus Mannschaft vom Anfang Juni 1941 zu werfen. Und natürlich auch auf Schuko selbst. Straße 2. Schuko war gleichbedeutend mit Angriff. An der Front wusste das jeder. Schukaus Auftauchen bedeutete nicht nur einen Angriff, sondern einen plötzlichen, entschlossenen, vernichtenden Schlag. Deshalb wurden auch Maßnahmen getroffen, um Schukaus Präsenz im betreffenden Augenblick, an dem betreffenden Frontabschnitt zu verbergen. Schuko tauchte ohne Rangabzeichen auf, über seine Anwesenheit zu sprechen war verboten, in verschlüsselten Funksprüchen erschien nur sein Deckname. Diese Maßnahmen wurden auch auf andere Marschälle und Generale ausgedehnt, dennoch verbarg Stalin Schuko ganz besonders. Oder er zeigte ihn demonstrativ vor. Im Oktober 1941 war ein für die Sowjetunion kritischer Punkt erreicht. Die deutschen Truppen rückten gegen Moskau vor. Moskau wurde von der Westfront verteidigt, deren Befehl Schuko am 13. Oktober übernahm. Der Chefredakteur des Roten Stern D. Ortenberg, ein Kampfgefährte Schukaus vom Kalchungul, schickte einen Bildberichterstatter in den Stab der Westfront mit dem Befehl, ein Bild von dem über die Karte des Schlachtfeldes gebeugten Schuko zu machen. Schuko jagte den Mann aus dem Stab, für Fototermine habe er keine Zeit. Wenige Tage später kam der Bildberichterstatter in den Stab der Westfront mit demselben Auftrag zurück, doch diesmal auf Stalins persönlichen Befehl. Das Bild erschien auf den Titelseiten der Zeitungen, das ganze Heer, das ganze Land, die ganze Welt sollten wissen, dass Moskau nicht übergeben würde. Die Verteidigung Moskaus war Schuko übertragen worden. 279 Natürlich verteidigte sich Schuko nicht nur, sondern er ging auch zum entschlossenen Gegenangriff über, der völlig unerwartet für die deutsche Führung kam. Und noch ein weiteres Beispiel, im Frühjahr 1945 bereitet sich die erste belorussische Front unter Schukaus Befehl auf die Operation Berlin vor. Am 13. April lässt Stalin Harriman gegenüber wie zufällig die Bemerkung fallen, dass die Deutschen aus begreiflichen Gründen mit einem Angriff auf Berlin rechneten, aber man werde sie täuschen, die Hauptstoßrichtung sei nicht Berlin, sondern Dresden. Auch den enttäuschten sowjetischen Soldaten und ÖFF-Offizieren vor den Toren Berlins sagte man, dass der entscheidende Vorstoß an einem anderen Frontabschnitt erfolgen werde. Um alle Zweifel zu zerstreuen, wird der Befehl bekannt gegeben, dass Armeegeneral W.D. Sakalauski die Befehlsgewalt über die Front übernommen und Marschall der Sowjetunion G.K. Schuko sich an einen anderen Schauplatz begeben habe. Natürlich hatte sich Schuko nicht entfernt und auch den Befehl über die Front nicht an Sakalauski übergeben, es war einfach besser, vor Beginn des Angriffs dem Gegner Gelegenheit zu geben, die Spannung abzubauen und ihn erleichtert aufatmen zu lassen. Das Prinzip ist durchschaubar, bangt Stalin um das Durchhaltevermögen seiner Verteidigung, zeigt er Schuko demonstrativ vor, bereitet er dagegen einen Überraschungsschlag vor, dann wird Schuko versteckt. Im Juni 1941 musste G.K. Schuko als Chef des Generalstabs in Moskau bleiben. Aber am 21. Juni hatte man auf der Sitzung des Politbüros den Beschluss gefasst, an der rumänischen Grenze heimlich die Südfront, unter dem Befehl von Armeegeneral 1. W.T. Juleniu, zu bilden und Schuko nach Danupol zu entsenden, um die Kampfhandlungen der Südfront und der Südwestfront zu koordinieren. Den Entschluss, Schuko nach Danupol zu schicken, fasste Stalin nicht im Zusammenhang mit einem drohenden deutschen Angriff, mit einer solchen Wendung der Ereignisse hatte Stalin nicht gerechnet. 280 hätte sich Stalin um seine Verteidigung gesorgt, dann hätte Schukaus Flug nach Danupol nicht der Geheimhaltung zu unterliegen brauchen. Man hätte vielmehr sogar auf den Titelseiten der Zeitungen ein Bild von Schuko mit dem Koffer in der Hand auf dem Weg zum Flugzeug bringen müssen. Aber Schukaus Flug war ein absolutes Staatsgeheimnis. Es ergab sich, dass Schuko am 22. Juni nach Danupol flog, Start um 13.40 Uhr, das heißt bereits nach Beginn der deutschen Invasion. Doch der Beschluss dazu war am Vortag gefallen. Um ganz genau zu sein, er war im Mai gefasst und am 21. Juni bestätigt worden. Als absolute Geheimsache. Den Grad der Geheimhaltung bestätigt folgende Tatsache: Am 19. Juli hält General F. Halder im Kriegstagebuch seine Zweifel an der Existenz einer Südfront fest. Wäre hier wirklich eine starke operative Führungspotenz eingeschaltet, so wäre sie uns sicher namentlich bekannt. F. Halder, Kriegstagebuch, BD 3, Stuttgart 1964, S. 95. Halder drückte auch seine Zweifel an dem Vorhandensein der 9. und 18. Armee aus, die zur Südfront gehörten. Nur die Anwesenheit der 2. Armee in diesem Raum, die weder vor noch während dieser Zeit und auch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg im europäischen Teil der UdSSR aufgetaucht ist, da sie beständig im fernen Osten lag, wird von Halder nicht bezweifelt. Wenn im Verlauf des Krieges, fast einen Monat nach seinem Beginn, die deutsche Abwehr die Existenz einer Südfront nicht aufzuklären vermochte, dann konnte sie umso weniger etwas von Schukaus Mission wissen, der am 21. Juni den Auftrag erhalten hatte, die Handlungen der Südfront und der Südwestfront zu koordinieren. Stalin verstand es, Geheimnisse zu hüten. 1940 hatte Hitler begriffen, dass die sowjetische Drohung über den rumänischen Erdölfeldern hing, aber den ganzen Ernst der Lage konnte Hitler nicht ermessen, weil es der deutschen Abwehr nicht nur nicht gelungen war, die getarnte Verlegung der 2. strategischen Staffel der Roten Armee, zu der unter anderem auch die 19. Armee unter Kaonju mit dem 34. Schützenkorps unter Khmelnytsky gehörte, an die 281 Grenzen zu erkennen, sie hatte nicht einmal von der Tatsache Kenntnis, dass es eine 2. strategische Staffel gab. Die deutsche Abwehr wusste nichts von der 3. strategischen Staffel, ja, sie wusste nicht einmal etwas von der Existenz der gesamten Südfront in der Zusammensetzung der 1. strategischen Staffel. Deshalb möchte ich unterstreichen, der Angriff der Südfront gegen Rumänien bedeutete für Deutschland eine tödliche Gefahr, weil er als absoluter Überraschungsschlag vorbereitet war, weil zu seiner Abwehr in Rumänien keine Kräfte vorhanden waren und weil ihre rechtzeitige Verlegung dorthin, noch ehe sowjetische Truppen die Erdölfelder in Brand stecken konnten, unmöglich war. Dritter hat man erst Schukaus, von Stalin gebilligte, Absicht verstanden, dann bekommen die Ernennungen und Kommandierungen der Generale aus Schukaus Elite einen besonderen Sinn. Vor Schukaus Zeit sah die militärische Planung vor, den Angriff gegen Deutschland im Wesentlichen mit den Kräften der Westfront durchzuführen, das heißt mit den in Belorussland stehenden Truppen. Hinter der Westfront sollte aus den Truppen und Städten des Militärbezirks Moskau eine weitere Front gebildet werden, während im Baltikum und in der Ukraine entsprechend eine Nordwestfront und eine Südwestfront zur Durchführung von Unterstützungsangriffen vorgesehen waren. Da der Westfront die Rolle der Hauptstoßrichtung zugefallen war, wurden in Belorussland vor dem Zweiten Weltkrieg die kampfstärksten und mobilsten Verbände der Roten Armee konzentriert, Kavallerie, Panzerverbände, mechanisierte Verbände, Luftlandeverbände. Die Blüte der Roten Armee finden wir eben da, die 100. Schützen und die 4. Kavallerie-Division, die 21. Panzerbrigade. Auch in anderen Militärbezirken gab es gute Divisionen und Brigaden, aber in Belorussland hatte man davon eine ganze Plejade zusammengezogen. Und ebenfalls hier in Belorussland dienten die angriffsfreudigsten Truppenführer wie Timoschenko, Rakas 282 Suski, Jerjumenko, Apanasenko, Tscherevitschenko, Kostenko, Potapow. Auch Schukow verbrachte die gesamte Zwischenkriegsdienstzeit in Belorussland. 1940 schlug Schukow ein anderes Angriffsschema vor. Als Ergebnis der Teilung Polens waren dem Molotow-Ribbentrop-Pakt zufolge an der Westgrenze zwei mächtige in den deutschen Herrschaftsbereich hineinragende Grenzvorsprünge in den Räumen Belustuk und Lemberg entstanden. So hatte sich eine Situation ergeben, die die Durchführung einer klassischen Einkreisungsoperation mit Vorstößen zweier mobiler Umgehungsgruppierungen erlaubte. Mit der Durchführung solcher Manöver haben sich die größten Heerführer von Hannibal bei Kenner bis zu Schukow am Kalchungol einen unsterblichen Namen gemacht. Schukow sollte sich noch einmal Ruhm mit der Durchführung einer derartigen Operation im November 1942 bei Stalingrad erwerben. Die Möglichkeit bot sich an, Deutschland 1941 ein Kenner zu bereiten. Auch die deutsche Grenze hatte zwei gewaltige in sowjetisches Gebiet hineinragende Ausbuchtungen in den Räumen Suwalki und Lublan, und auch die Wehrmacht bereitete die gleiche Operation vor. Zur Durchführung der Invasion waren auf Schukaus Befehl in den Grenzvorsprüngen von Lemberg und Belustuk Stoßgruppierungen, Stäbe, Nachrichtenzentralen, Flugplätze, Vorräte von strategischer Bedeutung sowie Lazarette konzentriert worden. Die Deutschen taten dasselbe in den Räumen Lublan und Suwalki. Vom Standpunkt einer Verteidigung bedeutete es ein tödliches Risiko, die besten Armeen mit sämtlichen Vorräten waren schon in Friedenszeiten auf drei Seiten vom Feind umgeben, doch Schukow hatte Bismarck gelesen und wusste, dass Deutschland einen Zweifrontenkrieg nicht führen konnte, er kannte die Aufklärungsergebnisse des militärischen Geheimdienstes Kro und wusste, dass die deutsche Industrie weiterhin unter den Bedingungen einer Friedenswirtschaft arbeitete, ohne Umstellung auf Kriegswirtschaft. Aber würde ein Angriff einem Abenteuer gleichkommen? Schuko beurteilte die Situation professionell und konnte nicht davon 283 ausgehen, dass Hitler sich auf ein Abenteuer einlassen würde. Betrachtet man die Situation unter dem Gesichtspunkt der Vorbereitung eines Überraschungsangriffs, dann war die Konzentration der Hauptkräfte an den Flanken der beiden Grenzvorsprünge die denkbar beste Ausgangssituation. Die sowjetischen Truppen waren schon im Frieden so weit vorgezogen, als stünden sie bereits auf deutschem Territorium, und sie bedrohten die Flanken und den rückwärtigen Raum der Gruppierungen des Gegners. Von den beiden Stoßgruppierungen hatte Schuko der Emlemberger Bogen dislozierten die entscheidende Rolle zugedacht. Und das war richtig. Die Flüsse fließen von den Gebirgen Zentraleuropas zur Ostsee. Je mehr sie sich dem Meer nähern, umso breiter werden sie. Führt man den Hauptstoß aus dem Baltikum heraus, dann haben die sowjetischen Truppen die Befestigungsanlagen Ostpreußens vor sich, zudem ist an der Küste das gewaltsame Überwinden der Flüsse erschwert. Deshalb waren den sowjetischen Truppen im Baltikum, an der Nordwestfront, begrenzte Aufgaben zugewiesen. Der Vorstoß aus dem Grenzvorsprung bei Belustok war vielversprechender, davor lagen keine befestigten Räume, und die Flüsse waren in ihrem Mittellauf auch nicht so breit. Den Truppen der Westfront waren deshalb entscheidende Ziele vorgegeben. Doch der Hauptstoß sollte aus dem Limberger Grenzvorsprung heraus erfolgen, keine Befestigungsanlagen im Vorfeld, die Flüsse sind schmal in ihrem Oberlauf, zudem ist die rechte Flanke der angreifenden sowjetischen Gruppierung durch Gebirge gedeckt. Das Gelände zwischen Limberg und Berlin stellt aus militärischer Sicht einen einzigen strategischen Korridor dar. Einen Vorstoß aus dem Limberger Bogen abzuwehren ist, sofern dafür ausreichende Kräfte bereitgestellt sind, und man hatte sie bereitgestellt, unmöglich. Ein solcher Vorstoß würde nicht nur die sowjetischen Truppen in die Industriegebiete Schlesiens bringen, sondern auch Deutschland von den Erdölquellen und seinen Hauptverbündeten abschneiden. Der Vorstoß aus dem Limberger Bogen eröffnete auf einen Schlag einen Fächer von Möglichkeiten. Er würde eine 284-Situation schaffen, von der Strategen und Schachgroßmeister träumen, nur ein einziger Zug, aber der lässt den gesamten Verteidigungsaufbau des Gegners zusammenbrechen, er durchtrennt alle Verbindungen und erzielt eine gleichzeitige Bedrohung mehrerer Objekte. Das genau hätte ein Vorstoß aus dem Limberger Bogen bewirkt, schuf er doch die Möglichkeit, den Angriff auf Berlin oder Dresden vorzutragen. Sollte der Gegner Schlesien verteidigen, konnte man einschwenken und den Stoß in Richtung Ostseeküste unter Ausnutzung von Weichsel und oder zur Deckung der eigenen Flanken führen. Eine solche Stoßrichtung hätte die deutschen Truppen von ihren Versorgungsbasen und den Industrieregionen abgeschnitten. Schuko plante, wie wir wissen, noch einen weiteren Schlag, der nicht abzuwehren und tödlich war, den Angriff auf Rumänien. Zu diesem Zweck schlug er vor, anstelle einer zweiten Front hinter der Westfront eine an der Grenze zu Rumänien zu bilden. Zusätzlich waren Nebenstöße aus dem Baltikum auf Königsberg, Angriffe von zwei Gebirgsjägerarmeen über die Karpaten und die transsilvanischen Alpen sowie das Absetzen von 5 Luftlandekorps vorgesehen. Außerdem wurden in allen 7 inneren Militärbezirken getarnt die Armeen der 2. strategischen Staffel aufgestellt, die noch vor der Invasion mit der Verlegung an die Westgrenzen in der Weise beginnen sollten, dass sie im entscheidenden Moment in die Kampfhandlungen durch Ergänzung und Verstärkung der 1. strategischen Staffel eingreifen konnten. Schuko selbst übernahm dabei die Aufgabe, die Handlungen der Südwestfront, die den Vorstoß aus dem Limberger Bogen führen sollte, und der Südfront, die zur Invasion in Rumänien aufgestellt worden war, zu koordinieren. Vor dem Hintergrund dieses Planes wollen wir nun sehen, was jene Männer taten, die Schukaus Auslesekriterien genügten. 285. 4. Armee-General I.W.T. Juleniu ist ein alter Kamerad Schukaus. Sie hatten gemeinsam in der Kavallerie-Inspektion der Roten Arbeiter- und Bauernarmee gedient. In der Parteiorganisation war Schuko Sekretär, T. Juleniu sein Stellvertreter gewesen. Zu Beginn des Samurs 1940 erlebten beide einen raschen Aufschwung ihrer Karriere. Stalin führte in der Roten Armee Generalsränge ein, aber nur 3 unter den 1000 Generalen erhielten 5 Sterne, zu diesen gehörten Schuko und T. Juleniu. Schuko war zu der Zeit Befehlshaber des mächtigsten Militärbezirks Kiew, T. Juleniu war der wichtigste Militärbezirk unterstellt Moskau. Im Februar 1941 stieg Schuko noch höher, er wurde Chef des Generalstabs und schlug vor, T. Juleniu's Talente nicht gegen Deutschland zu nutzen, sondern in Rumänien einzusetzen, Führung und Stab des Militärbezirks Moskau in den Stab der Südfront umzuwandeln, ihn an die rumänische Grenze zu verlegen und T. Juleniu zu deren Befehlshaber zu ernennen. Auf der Sitzung des Politbüros am 21. Juni 1941 wurde dieser Vorschlag bestätigt. Aber angenommen wurde er bereits früher. Generaloberst der Pioniertruppen A.F. Krenau war 1941 Generalmajor und Kommandeur der Pioniertruppen im Militärbezirk Moskau. Hier seine Darstellung: Anfang Juni versammelte der Befehlshaber das Führungspersonal im Stab des Militärbezirks und teilte uns mit, dass wir den Befehl erhalten hätten, uns auf die Aufgabe der feldmäßigen Führung einer Front vorzubereiten. Welcher? Diese Frage kam über viele Lippen. Ich kann dem, was ich gesagt habe, nichts hinzufügen, antwortete Yulin Yu. Als er jedoch dazu überging, Anweisungen zum Charakter und Inhalt dieser Vorbereitungen zu geben, war es nicht schwer zu erraten, dass wir im Kriegsfall im Süden würden handeln müssen. Brücken zum Sieg. Moskau 1982, S-73, Brigadekommandeur A.S. Ustinow war am Kalchungol Stabschef der gesamten Schuko unterstellten Fliegerkräfte. Gewissen Ustinows Credo waren nicht Luftkämpfe, sondern der Angriff 286 auf die schlafenden Flugplätze. Im Juni 1941 schlägt Schuko den Generalmajor der Flieger A.S. Ustinow für die Stellung des Kommandierenden der Fliegerkräfte an der Südfront vor. Stalin akzeptiert den Vorschlag. Generaloberst Ja. Tscherevitschenko ist ein Waffengefährte Schukaus aus Belorussland. Als Schuko das 3. Kavallerie-Korps abgab, übernahm es Tscherevitschenko. Am 19. Juni 1941 wurde an der rumänischen Grenze die stärkste Armee in der Geschichte der Menschheit, die 9. entfaltet. Am 21. Juni im Augenblick der Bildung der Südfront, wird sie dieser Front unterstellt, zusammen mit der heimlich aus dem Militärbezirk Kharkow herangeführten 18. Armee. Kommandierender der 9. Armee ist Tscherevitschenko. Generalmajor Peabilöy war Schukaus Untergebener während des Dienstes in der Kavallerie-Inspektion. Im April 1941 tauchte das 2. Kavallerie-Korps unter Bilöy an der rumänischen Grenze auf. Im Augenblick der getarnten Entfaltung der 9. Armee wird ihr Bilöys Korps unterstellt. Dabei darf der Bezug auf die Kavallerie in der Bezeichnung des Korps nicht zu falschen Vorstellungen führen. Jede sowjetische Kavallerie-Division hatte in ihrer Zusammensetzung ein eigenes Panzerregiment. Keine einzige deutsche motorisierte Division hatte zu jener Zeit ein Panzerregiment, auch kein Bataillon, weder eine Panzerkompanie noch einen Zug oder auch nur einen einzigen Panzer. Der Kavallerist Bilöy liebte die Panzer und wusste sie klug einzusetzen. Er wird während des Gänsenkrieges unter Schukaus Führung kämpfen, von Moskau bis nach Berlin. Am Ende des Krieges ist er Generaloberst. Die Generalleutnante I.N. Musütschenko und F.J. Kostenko waren seinerzeit Regimentskommandeure in Schukaus Division gewesen. Anfang Juni 1941 befehligten sie dementsprechend die 6. und die 26. Armee. Beide Armeen stehen im Limberger Bogen, der besten Position für einen Angriff. Unter dem Gesichtspunkt einer Verteidigung ist es eine katastrophale Position. Oberst I.C.H. Bakramjan war Anfang der 20er Jahre wie Schuko Kommandeur eines Kavallerieregiments, anschließend in 287 den Jahren 1924-25 nahm er zusammen mit Schuko an weiterführenden Lehrgängen für Offiziere der Kavallerie teil. Danach geriet Bakramjans weitere Laufbahn ins Stocken, er wurde in die Lehrtätigkeit abgedrängt und war zu Kriegsbeginn noch immer Oberst. 1940 beorderte Schuko Bakramjan in den Stab der 12. Gebirgsjäger, Armee, deren Aufgabe im kommenden Krieg darin bestehen sollte, die rumänischen Erdölfelder von dem deutschen Abnehmer abzuschneiden. Hitler kam Schuko und Bakramjan zuvor, so dass der Plan nicht realisiert werden konnte. Aber Bakramjan stieg höher und höher. Im Krieg durchlief er die erfolgreichste Karriere in der ganzen Roten Armee, er war Oberst gewesen, als der Krieg begann, und beendete ihn als Armeegeneral in der Dienststellung eines Marschalls. Danach wurde er Marschall der Sowjetunion. An eben diesen Lehrgängen für Kavallerieoffiziere in derselben Gruppe hatte noch ein weiterer Gefährte Schukaus teilgenommen, A.I.A. Jumenko. Am 19. Juni 1941 gab Generalleutnant Jajumenko seine Dienststellung als Kommandierender der 1. Armee im fernen Osten auf und begab sich umgehend auf Schukaus Aufforderung hin nach Moskau. Jajumenko traf erst nach Beginn der deutschen Invasion in Moskau ein und wurde nach Belorussland abkommandiert. Aber das war nicht die Verwendung, derentwegen er nach Moskau beordert worden war. So wie Bakramjan beendete er den Krieg als Armeegeneral in der Dienststellung eines Marschalls, und nach dem Krieg wurde er Marschall der Sowjetunion. Generalmajor Kakaro Kosowski hatte zusammen mit Schuko, Bakramjan und Jajumenko an diesen Kavallerie-Kursen in ein und derselben Gruppe teilgenommen. Danach war Rokossowski lange Zeit Schukaus Vorgesetzter gewesen. Während der großen Säuberung hat Rokossowski gesessen. 1940 wurde er entlassen. Schuko holte Rokossowski zu sich. Schuko befehligte persönlich die Südfront, die 1940 den Befreiungsfeldzug nach Rumänien unternahm. Rokossowski gehörte zu Schukaus Reserve und hielt sich bereit, dort eingesetzt zu werden, wo sich eine Krisensituation ergab. Im Sommer 1941 war Rokossowski Kommandeur des 9. 288 mechanisierten Korps in der Ukraine. Das Korps bereitete sich auf einen Überraschungsschlag vor. Anfang Juni war die gesamte Artillerie des Korps getarnt in die grenznahen Räume verlegt worden, und das ganze Korps erhielt den Befehl, heimlich zur Grenze aufzuschließen. Gewiss, nicht alles ist so eingetroffen, wie es von Schuko und Rokossowski geplant worden war. Sie sollten sich auf der Siegesparade wieder begegnen, dann wird der Marschall der Sowjetunion K.K. Rokossowski die Parade befehligen, und der Marschall der Sowjetunion G.K. Schuko wird die Parade abnehmen. Generalmajor der Panzertruppen M.I. Potapow war ein Genie des Überraschungsschlages, Waffengefährte Schukaus seit Anfang der 30er Jahre. Im Sommer 1939 war er am Kalchyn-Gyöl Kommandeur der 21. Panzerbrigade. Während der Kämpfe lernte Schuko die Fähigkeiten Potapows zu schätzen und machte ihn zu seinem Stellvertreter. Für den Überraschungsangriff auf die 6. japanische Armee bildete Schuko drei Gruppen. Den Hauptstoß sollte die südliche Gruppe unter Oberst M.I. Potapow führen, die aus zwei Divisionen, einer Panzerbrigade, einer Panzerwagenbrigade und mehreren Panzerbataillonen bestand. Geschichte des Zweiten Weltkrieges, BD2, S217, 1940 wurde Schuko Befehlshaber des Militärbezirks Kiew, er forderte Potapow an und übertrug ihm die Aufstellung des 4. Mechanisierten Korps im Lemberger Bogen. Die sowjetischen Mechanisierten Korps waren die kampfstärksten Panzergroßverbände der Welt. Sie waren für Invasionen bestimmt und konnten nur bei Angriffsoperationen eingesetzt werden. 1941 warf Hitler gegen die Sowjetunion 10 mechanisierte Korps in den Kampf, von denen im Durchschnitt jedes über 340 leichte und mittlere Panzer verfügte. Stalin hatte auf Verlangen Schukaus 29 mechanisierte Korps mit jeweils insgesamt 1031 leichten, mittleren und schweren Panzern aufgestellt. Nicht alle sowjetischen mechanisierten Korps waren am 22. Juni auf etatmäßige Stärke gebracht. Das 4. mechanisierte Korps hatte zum Beispiel nur 892 Panzer. Aber selbst ein nicht voll ausgerüstetes sowjetisches Korps war kampfstärker als zwei Deutsch-289sche Korps zusammen. Von den 892 Panzern des 4. mechanisierten Korps waren 413 Stück T-34 bzw. KW-Panzer. Das ist wenig, sagen die Kommunisten. Es ist in der Tat nicht viel, solange man es nicht mit der Wehrmacht vergleicht, denn in allen 10 deutschen mechanisierten Korps gab es, wie übrigens auch sonst nirgendwo auf der Welt, keinen einzigen Panzer, der auch nur entfernt an den T-34 oder KW herangereicht hätte. Das 4. mechanisierte Korps von Potapow, das benachbarte 8. Korps, 969 Panzer, und ein weiteres Nachbarkorps, das 15. mit 733 Panzern, sowie alle übrigen mechanisierten Korps arbeiteten bei den Truppenübungen nur Operationen mit Angriffsthematik aus. Im Februar 1941 wurde Schuko befördert und mit ihm zusammen der Generalmajor der Panzertruppen Potapow, der Kommandierende der 5. Armee wurde, und zwar an der nördlichen Basis des Lemberger Bogens. Der Krieg begann nicht so, wie es von Schuko und Potapow geplant worden war, alles wurde durch den deutschen Angriff zunichte gemacht, doch die deutschen Quellen vermerken die feste, energische und kluge Führung der 5. Armee in den ersten Monaten des Krieges. Siehe F. Halder, Kriegstagebuch, Aufzeichnungen vom 6., 12., 18., 25. Juli 1941. Potapow musste für fremde Fehler büßen und geriet in Gefangenschaft. Nach der Befreiung aus der Gefangenschaft warteten auf jeden Erschießung oder Gefängnis. Bei Potapow machte sogar Stalin eine Ausnahme, er vertraute ihm die Führung derselben 5. Armee an. Nach dem Krieg brachte es Potapow bis zum Generaloberst. Soweit mir bekannt ist, war dies der einzige Fall eines Aufstiegs im Dienst bei einem General Stalins, der in Gefangenschaft gewesen war. Generalmajor Awlas kam erst 1940 in das Blickfeld Schukaus, aber Schuko unterstützte und förderte ihn energisch. Awlas war Kommandeur der 99. Schützendivision, die er binnen kurzer Zeit in die beste aller 300 Divisionen der Roten Armee verwandelte. Im Verlauf des Krieges wurde die 99. Schützendivision als erste mit einem Kampforden ausgezeichnet. Aber Awlas war zu der Zeit schon nicht mehr ihr Kommandeur. 290 nachdem Potapow zum Kommandierenden der 5. Armee ernannt worden war, hatte Awlas dessen Stellung als Kommandeur des 4. Mechanisierten Korps im Limberger Grenzvorsprung übernommen. Während des Krieges erwies sich Awlas als einer der fähigsten sowjetischen Kommandeure. Vor Moskau unter Schuko als Befehlshaber der Westfront war Awlas Kommandierender der 20. Armee an dieser Front. Die Operation der 20. Armee an der Lama gilt noch heute als Musterbeispiel für einen Überraschungsangriff. Allerdings wird Wlasows Name dabei nicht erwähnt. Oberst I.W. Galanin war am Kalchyngol Kommandeur der 57. Schützendivision. 1941 ist er Kommandeur des 17. Schützenkorps an der rumänischen Grenze. Das 17. Schützenkorps war kein gewöhnliches Korps, vier Divisionen, das ist fast so wie bei Chmelnitzki. Drei der vier Divisionen sind Gebirgsjägerdivisionen. Das Korps bereitete sich auf die gewaltsame Überquerung des Grenzflusses Prut und den Angriff über die transsilvanischen Alpen vor. Oberst I.P. Alexejenko hatte am Kalchyngol die nördliche Angriffsgruppe geführt. 1940 hatte der Generalmajor der Panzertruppen I.P. Alexejenko in Transbekalien das 5. mechanisierte Korps aufgestellt. Anfang Juni 1941 begann die Verlegung des 5. mechanisierten Korps aus Transbekalien in die Ukraine. Alexejenkos Korps hatte über 1000 Panzer. Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums, Fonds 209, Inventarverzeichnis 2511, Vorgang 20, S128, am 21. Juni begannen im neuen Dislozierungsraum die ersten Militärtransporte des 5. Mechanisierten Korps, einzutreffen, und das Entladen wurde aufgenommen. Durch Feuerstürme hindurch. Der Kampfweg der 11. Gardearmee im Großen Vaterländischen Krieg 1941 bis 1945. Moskau 1987, S13, das Korps hatte Pech, wie so viele andere Korps und Armeen. Die ersten Militärzüge wurden bereits entladen, als Hitlers Angriff begann, der Charakter des Krieges änderte sich, und so mussten auch die Pläne geändert werden. Die restlichen Militärzüge wurden nach Belorussland umgeleitet. Das Korps wurde auseinandergerissen, die Militärtransporte mit den Panzern wurden unterwegs bombardiert und erlitten Verluste, noch bevor sie in die 291 Kämpfe eingreifen konnten. Die einzelnen Militärzüge wurden an verschiedenen Stellen entladen, und der Kampf wurde getrennt aufgenommen. Oberst W. A. Mischulin war am Kalchyngol Kommandeur der 8. Panzergrenadierbrigade gewesen. 1941 stellte er die 57. selbstständige Panzerdivision in Transbekalien auf. Die Division verfügte über mehr als 370 Panzer. Anfang Juni 1941 wurde die 57. Panzerdivision unter Mischulin heimlich aus Transbekalien in die Ukraine verlegt. Ihr Schicksal ähnelt dem des 5. Mechanisierten Korps, obwohl Mischulins Division nicht dem 5. Mechanisierten Korps unterstellt war. Major I.I. Fitjuninschi war am Kalchyngol Kommandeur des 24. Motorisierten Schützenregiments der 36. Motorisierten Schützendivision. Im April 1941 traf Oberst Fitjuninschi an der deutschen Grenze ein und übernahm die Führung des 15. Schützenkorps in der 5. Armee unter General Potapau. Das 15. Korps war so wie die ganze 5. Armee an die Grenze verlegt worden. Fitjuninschi ist Oberst, aber untergeordnet sind ihm die Stellvertreter des Korpskommandeurs Generale wie zum Beispiel der Stabschef Generalmajor S.S. Rokosny und die Divisionskommandeure des 15. Korps die Generalmajore G.I. Schastjuk und F.F. Aljabusche wählt. Oberst Fitjuninschi befehligt die Generale nicht ohne Grund. Schuko weiß, dass Fitjuninschi bei einem Überraschungsangriff nicht aufzuhalten ist. Das ist entscheidend, und deshalb wird Fitjuninschi ein Korps anertraut. Die Generalssterne werden ihn schon einholen. Und sie haben ihn erreicht. Er wird Armeegeneral. Der Regimentskommissar M.S. Nikische wählt war am Kalchyngol Politkommissar Schukaus. Im Juni 1941 findet man ihn in der 5. Armee bei Potapau wieder. Schukaus Leute waren zusammengeholt. Doch den Überraschungsschlag zu führen hat ihnen Hitler verwehrt. Armeegeneral Fitjuninschi erinnert sich, wie in den ersten Krieg starken Veteranen vom Kalchyngol zusammenkamen, Potapau, Nikische wählt und er selbstständig Potapau ist verbittert, weil man die Rollen mit dem Gegner hat tauschen müssen, nicht wir, sondern der Feind hat überraschend angegriffen. Wie erfolgreich 292 haben wir damals unsere Flankenangriffe geführt, bemerkte General Potapau und fügte mit einem Seufzer hinzu, jetzt wird daraus nichts. In Alarmbereitschaft. Moskau 1964, S38, 5. Man wird mir entgegnen, jeder General ziehe auf seinem Weg nach oben seine Truppe mit sich. Um seine eigenen Leute auf die Schlüsselposten zu verteilen und seine Machtposition durch Männer zu untermauern, die ihm persönlich verpflichtet sind. Das stimmt. Aber Schuko ist Chef des Generalstabs. Er befördert keine Speichellecker auf hohe Posten, sondern Männer, die sich im Überraschungsangriff ausgezeichnet haben, die wissen, wie man Überraschungsschläge vorbereitet und wie sie durchzuführen sind. Und Schuko verteilt diese Männer nicht in den Moskauer Arbeitszimmern und nicht im ganzen riesigen Land, sondern er bringt sie alle in den Limberger Bogen bzw. an die rumänische Grenze. Schukaus Mannschaft, das sind überwiegend Kafaleristen. So wie er selbst einer ist. Ein Kommandeur vom Schlage eines Kafaleristen, das beinhaltet Überraschung, Entschlusskraft, Angriffselan, Umgehungen und Umzingelungen, keinen Stellungskrieg, sondern bewegliche Kriegsführung. Man hat die sowjetischen Kommandeure von 1941 kritisiert. Aber kaum einer erinnert sich, dass bis 1941 und später dieselben Männer tapfere, aufgeweckte, umsichtige, entschlossene, listige Truppenführer waren. Dennoch sollen sie alle 1941 den Verstand verloren haben. Hier sei noch angemerkt, dass heimlich in Richtung rumänische Grenze keineswegs nur Schokoleute zogen. Wir wissen bereits, dass Generalleutnant I.S. Kohnevelt mit der 19. Armee zur Grenze aufschloss. Und Generalmajor R.J. Malinowski mit dem 48. Schützenkorps. Ich meine, wenn Schuko, Rokossowski, Kohnevelt, Krüll, Potapau, Malinowski sich zusammentaten und alle nach Rumänien schauten, dann ist das ernst zu nehmen. 293. Sechster Generalleutnant Avlas, der 1942 in Gefangenschaft geriet, hat bei seiner Vernehmung bemerkt, dass die Truppenkonzentration im Raum Lemberg darauf hinweist, dass ein Angriff gegen Rumänien in Richtung der Erdölquellen geplant war. Vlas beharrte darauf, dass Stalin einen Angriff gegen Deutschland und Rumänien vorbereitet habe, dass die Ausbildung der Roten Armee ausschließlich auf den Angriff orientiert und eine Verteidigungsoperation weder vorbereitet noch überhaupt in Betracht gezogen worden sei. Vernehmungsprotokoll vom 8. August 1942, in Roter Stern, 27.10.1992, die Zeitung Roter Stern erklärte dazu, Vlas habe sich bei Hitler anbiedern wollen, er habe, um dessen Wohlwollen zu erlangen gehen, die Lügen der Goebbels-Propaganda wiederholt. Mit diesen Aussagen habe er sein wahres Gesicht vollkommen entlarvt. Doch sehen wir uns an, was ein Jahr zuvor in demselben Roten Stern der Stellvertreter des Generalstabschefs der Streitkräfte der UdSSR-Armee General Emgarjew schrieb: Die Richtung, in der sich die Hauptanstrengungen konzentrierten, wurde von der sowjetischen Führung nicht im Interesse einer strategischen Verteidigung gewählt, eine derartige Operation war einfach nicht in Betracht gezogen und auch nicht geplant worden, sondern im Hinblick auf gänzlich andere Möglichkeiten des Handelns. Der Hauptstoß im Südwesten führte über ein vorteilhafteres Gelände und schnitt Deutschland von seinen Hauptverbündeten und dem Erdöl ab und brachte unsere Truppen in die Flanke und den Rücken der Hauptgruppierungen des Gegners. 27. Juli 1991, vergleichen wir die Ansichten der beiden Generale. Sie sprechen von ein und demselben Vorgang, keine Verteidigungsvorbereitungen, nur Angriff, und zwar ein Angriff an der Südwestfront, das heißt aus dem Lemberger Bogen heraus mit dem Ziel, Deutschland vom Erdöl und seinen Hauptverbündeten abzuschneiden. Wenn Andrej Andrejewitsch Vlas mit solchen Aussagen Hitler zum Munde reden wollte, wessen Wohlwollen trachtete dann 294 Garijew damit zu gewinnen? Wenn wir zustimmen, dass Vlas einfach Goebbels Lügen wiederholt habe, dann müssten wir auch den Roten Stern zu einem Sprachrohr der faschistischen Propaganda deklarieren. Garajeves Äußerung ist in der Sowjetunion im zentralen Organ des Verteidigungsministeriums veröffentlicht worden und hat keinerlei Proteste weder von Seiten der Militärhistoriker noch von Seiten des Generalstabschefs oder des Verteidigungsministers oder seitens des Präsidenten der Sowjetunion ausgelöst. Es hat niemand protestiert, weil Armeegeneral Garajew genauso wie Generalleutnant Vlas die Wahrheit ausgesprochen hat. Wenn aber einer meiner Leser von sich aus auf einer Karte die sowjetischen Invasionsarmeen markiert, die mechanisierten und die Luftlandekorps, die Flugplätze, Stäbe und Schukhausgenerale, dann wird er selbst ohne das Zeugnis von Vlas und Garajew bestätigen müssen, hier war eine Angriffsoperation von beeindruckender Perfektion vorbereitet worden.